Straßen weiß steigen, fallen gen Himmel, stürzen, schweben ins Meer, blau, blau der Türen. Fatimas Hand hält weiß und blau, blau und weiß. Weiß der Schleier, Hüllen, Hüllen, Bergen, Verbergen, Augen, Locken, Verlocken, Bieten, Verbieten. Schwarz, glimmende Nacht, Nacht von Karthago, Salambo, Gassen, weiß. Thank you. Thank you. Siehst du nicht, hier stand einst mein Zelt. represents a room, a campagne, a country, a music, Musik, die Musik, l'esprit, spirit, der Geist, la vie, life, das Leben, la mort, death, der Tod, die Planeten, planets, die Galaxien, galaxies, le monde, the worlds, die Welt, the universe, das Universum. Wir durchqueren unser Verstand, by realizing and perceiving, nous traversons une nouvelle dimension, between the just and unjust, percevoir entre les idées visuelles, you are offered a multitude of new dimensions, et auditive, sensitive to visual and auditive, entre le plaisir et le vision, illusions, we are passing, l'espace intermédiaire, relationship, darkness, to light, un zimmer, space, baby, a world, der Geist, country, tod, music, die Welten, spirit, die Dunkelheit, life, la mort, death, das Licht, planets, galaxies, Zimmer, der Tod, worlds, l'univers entre les choses, the twin is the celestial ocean, l'océan céleste, das Zwischenreich. Thank you. Schwarze Pest. Kommt ihr nicht die schwarze Pest?